Benachteiligung in der Praxis. Das Beispiel Natalia Nepomniascha. Doch was heißt eigentlich passgenau unterstützen? In Schulen gibt es viele Stellschrauben, um Bildungschancen benachteiligter Kinder zu verbessern. Was mir rückblickend gefehlt hat, waren PsychologInnen und SozialarbeiterInnen, die in der Muttersprache mit den Kindern sprechen, sagt die Gründerin des Netzwerks Chancen, Natalia Nepomniascha. Diese Plattform setzt sich dafür ein, dass die soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird. Nepomniascha floh als Kind mit ihrer Familie aus Kiew nach Augsburg und durchlief in Deutschland das Vollprogramm schulischer Benachteiligung, inklusive Verweigerung einer Gymnasialempfehlung, weil sie nicht gut genug Deutsch sprach. Über die Realschule, eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und Dolmetscherin sowie ein Masterstudium in England ist sie jetzt ohne Abitur Unternehmensberaterin und hilft daneben ehrenamtlich Menschen aus unterprivilegierten Schichten beim sozialen Aufstieg. Natalia Nepomniascha sagt, sie habe unterschätzt, wie wichtig trotz guter Abschlüsse Netzwerke und Kontakte sind, die man zum Beispiel durch die richtigen Praktika knüpfen kann. Die Menschen, mit denen ich um die Stellen konkurrierte, hatten früh Praktika im Auswärtigen Amt, im Bundestag oder bei großen Unternehmen gemacht. Da habe sie nicht mithalten können, denn solche Praktika seien meist schlecht oder gar nicht bezahlt. Darum fordert Nepomniascha, dass Vollzeitpraktika mindestens vierstellig vergütet werden, sonst können sich das nur junge Menschen aus wohlhabenden Familien leisten. Wir brauchen bessere Daten. Solch konkrete Auswirkungen von Benachteiligung in der Schule und danach werden bisher nur bekannt, wenn Medien mehr oder weniger zufällig über Einzelpersonen berichten, denn es gibt dazu kaum verlässliche Zahlen. Der Mangel an kontinuierlichen, belastbaren und vergleichbaren Daten über alle Bundesländer hinweg ist ein unterschätzter Aspekt der deutschen Bildungsmisere. Denn in Deutschland fehlen nicht nur Zahlen zu konkreten Bildungswirkungen, sondern insgesamt tragfähige Informationen, um die Benachteiligung von Kindern im Schulsystem von Anfang bis Ende durchgängig abzubilden, sowohl innerhalb der Länder als auch bundesweit. Nur wenige Länder haben einen Sozialindex, der genutzt wird, um bedürftige Schulen zusätzlich zu fördern, sagt der Erziehungswissenschaftler Detlef Fickermann, der das Konzept des MBI mitentwickelt hat. Manche Bundesländer haben nicht mal einen sogenannten Kerndatensatz, der für jede Schule ausweist, wie viele benachteiligte SchülerInnen es dort gibt. Und es wird auch nicht in allen Bundesländern erfasst, ob die SchülerInnen zum Beispiel zu Hause Deutsch sprechen. Das macht es ziemlich schwierig, herauszufinden, ob ein Kind beispielsweise von einer Sprachkita profitieren würde. In einem Gutachten gibt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, einen detaillierten Einblick in die chaotische Datenlage. Baden-Württemberg erhob zum Beispiel bis vor kurzem, ob ein Kind einen sogenannten Migrationshintergrund hat, nicht aber, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird. Berlin wertet aus, wie viele Kinder von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit sind, um damit einen realistischen Einblick in die Armutsquote zu bekommen. Brandenburg erhebt sowohl die Befreiung vom Eigenanteil an den Schulbüchern als auch den Migrationshintergrund, Rheinland-Pfalz zusätzlich noch die Konfession. In Hessen wiederum wurden die SchülerInnen anhand ihrer Wohngemeinde einer sozialen Ebene zugeordnet, um die Situation und den potenziellen Förderbedarf einzelner Schulen aus dem Durchschnitt der Werte der SchülerInnen zu errechnen. Es gibt in Deutschland zurzeit 16 verschiedene Schulstatistiken, von denen kaum zwei dieselben Merkmale erfassen. Niemand kann auf dieser Basis einen belastbaren Überblick über Situation und Verteilung sozial benachteiligter SchülerInnen in Deutschland bekommen. Eigentlich wäre für eine Vereinheitlichung die KMK zuständig. Der Bund darf in diesen Bereich ja nicht hineinregieren. Aber bisher haben sich die Länder noch nicht einmal auf eine gemeinsame Schulstatistik einigen können. Statt an einer validen Übersicht zu arbeiten, setzen einige Länder auf Verschleierung. Die bescheidenen Daten, die die Länder erheben, werden mitunter auch noch unter Verschluss gehalten. Die Querschnittsdaten etwa, die für den IQB-Bildungstrend der KMK erhoben werden, stehen der Wissenschaft nur eingeschränkt zur Verfügung.